Erster Jesus sagte zu seinen Freunden, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Jemand sagte dem reichen Mann, dass der Verwalter sein Geld verschwendet. Zweiter der reiche Mann rief den Verwalter und sagte, was höre ich da? Zeig mir, wie du gearbeitet hast. Du darfst das nicht mehr machen. Dritter der Verwalter dachte, was soll ich tun? Mein Chef nimmt mir die Arbeit weg. Ich kann nicht graben, und ich will nicht betteln. Vierter, ich weiß, was ich tun kann. Wenn ich keine Arbeit mehr habe, werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen. Fünfter, der Verwalter rief alle Leute, die dem reichen Mann Geld schuldeten. Er fragte den ersten, wie viel schuldest du meinem Chef? Sechster, der Mann sagte, 100 Krüge Öl. Der Verwalter sagte, nimm deinen Vertrag, setz dich und schreib sofort 50. Siebter, dann fragte er einen anderen Mann, wie viel schuldest du? Der Mann sagte, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, nimm deinen Vertrag und schreib 80. Achter, der Chef lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Menschen in der Welt sind klüger als die Menschen des Lichts. Neunter, ich sage euch, macht euch Freunde mit Geld, das nicht ehrlich ist. Wenn es weg ist, werden sie euch in Gottes ewiges Haus aufnehmen. Zehnter, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Wer im Kleinen nicht ehrlich ist, ist auch im Großen nicht ehrlich. Elfter, wenn ihr mit Geld, das nicht ehrlich ist, nicht treu seid, wer wird euch dann Wichtiges anvertrauen? Zwölfter, und wenn ihr mit dem, was anderen gehört, nicht treu seid, wer wird euch dann geben, was euch gehört? 13. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen gehorchen und den anderen nicht achten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. 14. Die Pharisäer hörten das alles. Sie liebten Geld und lachten über Jesus. 15. Jesus sagte zu ihnen, ihr tut so, als wärt ihr gut vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Was die Menschen für wichtig halten, ist für Gott schlimm. 16. Die alten Gesetze galten bis Johannes. Seitdem wird die gute Nachricht von Gottes Reich erzählt, und viele Menschen wollen hinein. 17. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein kleiner Teil des Gesetzes nicht erfüllt wird. 18. Wer seine Frau verlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine Frau heiratet, die verlassen wurde, begeht auch Ehebruch. 19. Es war einmal ein reicher Mann. Er trug teure Kleider und lebte jeden Tag gut. 20. Ein armer Mann namens Lazarus lag vor seiner Tür. Er war krank und hatte Wunden. 21. Er wollte gerne die Reste vom Tisch des reichen Mannes essen. Sogar die Hunde kamen und leckten seine Wunden. 22. Der arme Mann starb, und die Engel brachten ihn zu Abraham. Der reiche Mann starb auch und wurde begraben. 23. In der Hölle litt der reiche Mann große Schmerzen. Er sah Abraham in der Ferne und Lazarus bei ihm. 24. Er rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schick Lazarus, damit er seinen Finger ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide sehr in diesem Feuer. 25. Abraham sagte, denk daran, dass du in deinem Leben Gutes hattest und Lazarus Schlechtes. Jetzt hat er Trost, aber du leidest. 26. Zwischen uns ist ein großer Abgrund. Niemand kann von hier nach dort gehen oder von dort nach hier kommen. 27. Der reiche Mann sagte, dann bitte ich dich, Vater, schick Lazarus zu meinen Brüdern. 28. Ich habe 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. 29. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten. Sie sollen auf sie hören. 30. Der reiche Mann sagte, nein, Vater Abraham. Aber wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. 31. Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht.